Schultern im Untergang entgegen. Doch niemanden scheint dies zu stören. Der Feind ist tausendfach überlegen und keiner will unseren Ruf nach Freiheit hören. Es geht nicht nur um heute, sondern auch um morgen. Unser aller Zukunft steht auf dem Spiel. Doch sehe ich mich um, mir fehlen mich Sorgen. Bei eurer Gleichgültigkeit sehe ich zu viel. Doch es ist an der Zeit, Zeit zu agieren. Schlag das Unrecht entzwei. Oder wollt ihr lieber blind ins Unglück marschieren? Ist euch Deutschlands Zukunft wirklich einerlei? Repräsentiert von Vollidioten. Leer in den Köpfen, doch die Bäuche wohl genährt. Widerstand wird rigoros verboten, damit bloß niemand die Wahrheit erfährt. Doch es ist an der Zeit, Zeit zu agieren. Schlag das Unrecht entzwei. Oder wollt ihr lieber blind ins Unglück marschieren? Ist euch Deutschlands Zukunft wirklich einerlei? Denn es ist an der Zeit, Zeit zu agieren.